Teil 2. Märchen seien, so wird behauptet, in einer modernen Kultur nicht lebensfähig. Märchen, so argumentieren diese Kritiker, stammen aus einer feudalistisch organisierten Gesellschaft, die noch an Zauberei glaubte, aber sie eignen sich nicht für eine industrialisierte Demokratie. Diese Behauptung lässt sich jedoch leicht widerlegen. Wenn ein Märchen dem Zuhörer gefällt, so ist es lebensfähig. Wenn es langweilig oder unverständlich ist, ist es nicht lebensfähig. Und dass Kindern auch in unserer hochtechnologischen Zeit fantasievolle Erzählungen mit Magiern und Zauberern und Hexen lieben, sehen wir ja an der beispiellosen Erfolgsgeschichte von den Büchern über Harry Potter, die man als moderne Märchen bezeichnen könnte. Allerdings ist zu beobachten, dass Märchen auch kulturabhängig sind. Das bedeutet, dass gewisse Einzelheiten, beispielsweise von europäischen Märchen, sich nicht ohne weiteres in einen anderen Kulturraum verpflanzen lassen.